Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Am Mikrofon ist Stefanie Hoster, die Redakteurin der heutigen Hörspielsendung. In den ersten 27 Minuten wollen wir an den Autor Peter Steinbach erinnern. Steinbach, ein hochgeschätzter Autor und mir sehr lieber Mensch, ist zu Beginn dieses Jahres gestorben. Beate Becker hat ihn porträtiert und gleich zu Anfang ist die Rede von seinem Hörspiel Hell genug und trotzdem stockfinster, das Sie nach dem Porträt hören können. Peter Steinbach bekam für Hell genug und trotzdem stockfinster 1982 in Bonn den Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen. Seine Preisrede war nicht in einer Feierstundensprache gehalten, sondern sehr politisch. Ich habe noch nie eine Rede vor so einem Publikum gehalten. Ich meine die blinden Menschen hier unter uns. Ihnen darf ich zuallererst versichern, dass ich stets aus privater Laune herausgearbeitet habe und zwar auch hier reden werde. Keiner Lobby bin ich verpflichtet, irgendeiner Partei schon lange nicht mehr. Weltanschauungen habe ich mir in der Zivilisation des Grauens, in der ich lebe, abgewöhnt. Das Jahr 1982 stand im Zeichen der Friedensbewegung und der Proteste gegen die atomare Aufrüstung. Da wurden wieder Leute, die was gegen den Atomtod hatten, zu Spinnern erklärt. Da rafften sich unter anderen Managern des politischen Spiels ein paar ehemalige NSDAP-Mitglieder zum Dialog mit der demonstrierenden und hausbesetzenden Jugend auf. Die Vorstände des staatlichen Rüstungs- und privaten und gewerkschaftlichen Wohnungsbauwahnsinns warfen dieser Jugend Missmut vor. Ausgerechnet die in ihren Wahlkämpfen über die verschiedensten Wahrheiten locker in Sonderangeboten verfügen, beschweren sich über ihr junges Volk, wenn es mit dieser Wirklichkeit nichts mehr anzufangen weiß, in Teilen rast, in größeren Teilen sich zu Hunderttausenden friedlich versammelt, um gegen die alles umfassende Gewalt zu protestieren. Der 43-Jährige lebte zu dieser Zeit in Raunen im Hunsrück. Der Hunsrück war als Stationierungsgebiet von Cruise-Missiles-Raketen ausgewählt worden. Die atomare Aufrüstung sollte sich also direkt vor seiner Haustür abspielen. Im Hunsrück war er gestrandet, weil er mit dem Regisseur Edgar Reitz an der Serie Heimat arbeitete. Er lernte Land und Leute kennen, ließ sich Geschichten erzählen, las in alten Zeitungen, besuchte Kneipen und studierte das Hunsrücker Platt. Peter Steinbach schrieb zusammen mit Edgar Reitz das Drehbuch zum ersten Teil der Trilogie Heimat. Genauer gesagt waren es 11 Drehbücher mit einer Spieldauer von 15 Stunden. Im Hörspiel Hell genug und trotzdem stockfinster wirft Steinbach einen kritischen Blick auf das Medium Fernsehen. Ich habe mal vor 12 Jahren in diesem Medium Fernsehen als Realisator gearbeitet und habe da so kleine Filmchen gemacht und habe da so erste Erfahrungen gesammelt und damals schon mitgekriegt, wie geht das Fernsehen an irgendwas ran, wie werden Leute ausgefragt in den aller möglichen Situationen, ob Politiker oder ob Privatleute, die irgendwas erlebt haben. Also von daher wusste ich schon, was da so läuft. Das ist mir damals nicht so aufgefallen. Später dann, als ich dann anfing, Drehbücher zu schreiben und als Filme von mir umgesetzt wurden, wo auch teilweise auch mit Laien umgegangen wurde, wo man die so einstimmen musste auf all das, was da so auf sie zukommt, habe ich das wieder gemerkt, nicht? Obwohl das also mehr Medium Film gewesen war, was also fürs Fernsehen gemacht wurde und nichts mit Reportagen zu tun hatte. Und dann habe ich das an einem ganz bestimmten Beispiel sehr viel später, eben jetzt im folgenden Jahr, ist mir das nochmal ganz deutlich geworden. Mich interessierte eigentlich von vornherein die Geschichte des Dorfs, muss ich zugeben. Und ich wollte zuerst erzählen und wusste nicht genau, wie ich sie erzählen sollte. Durch einen Zufall wurde das halt dann auch tatsächlich von Leuten gemacht, fürs Fernsehen, wenn man so will. Und da habe ich mich also dazugesellt, nicht? Und dann habe ich das geschrieben. Die Dorfbewohner im Hörspiel werden von Laien gespielt. Die Entscheidung, mit Laien zu arbeiten, hatte Peter Steinbach zusammen mit dem Hörspielregisseur Bernd Lau getroffen. Das muss man genau erklären. Ich habe das beobachtet und habe das sozusagen so aufgenommen und habe es geschrieben, nicht? Und dann habe ich mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, der Lau und ich, wie machen wir das? Am besten, wir machen es mit Laien. Vor allem, was die Rolle des Gasts anbetrifft, da kannte ich zufälligerweise, wie ich meinte, einen guten Mann, das hat sich auch herausgestellt, dass er gut war, der Wolfgang Wagner aus Kirchberg. Und dann habe ich allerdings festgestellt, nicht so sehr bei dem, bei anderen, wie die natürlich auch reingefallen sind auf die Mikrofone. Aber nicht in dem Sinn, dass sie steif wurden im Lauf der Zeit der Arbeit. Plötzlich fingen die wirklich an, die fingen an zu berichten. Die kamen in so einen Bildzeitungstonfall, in so ein, das, was man so gewöhnt ist, auch vom Fernsehen oder vom Radio auch, nicht? Und kamen sich vor wie ihre eigenen Kommentatoren. Das war sehr interessant, ohne dass sie es wollten eigentlich. Und das haben sie noch gar nicht mehr gemerkt. Sie fanden das sogar sehr schön, dass man sie zurücknehmen musste beispielsweise. Teilweise klingt das Hörspiel, hell genug und trotzdem stockfinster, wie ein Dokumentarstück oder ein O-Ton-Hörspiel. Wie bei den im Hörspiel dargestellten Dreharbeiten im Dorf, veränderte sich durch die Mikrofone die Sprechhaltung der Laiendarsteller. Der Text ist von mir, zum Teil ist der Text aufgenommen worden bei ganz bestimmten Gelegenheiten, aber dann habe ich den Text von mir aus und mit meiner Fantasie und mit dem, was ich eigentlich manchmal auch gerne gewollt hätte, was nicht passierte, angereichert. Peter Steinbach hat sehr gerne mit Bernd Lau gearbeitet. Gemeinsam realisierten sie 1992 die 30-teilige Hörspielfassung des Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Kurz nach Ende der Fertigstellung des Hörspiels starb Bernd Lau im Alter von 49 Jahren bei einem Autounfall. Die Zusammenarbeit von Steinbach und Reitz begann bereits 1976. Edgar Reitz verfilmte Peter Steinbachs erstes Drehbuch, Stunde Null. Der nach Kriegsende 1945 an zwei Sommertagen in dem Vakuum zwischen Krieg und Frieden spielende Film trägt autobiografische Züge. Peter Steinbach wurde 1938 in Leipzig geboren und wuchs in Sachsen auf. Seine Mutter war Jüdin, der Vater arbeitete für die Rüstungsindustrie. Als kleiner Junge war er von seiner Mutter getrennt und versteckt worden. Das Kriegsende erlebte er in Leipzig, bevor er 1953 mit seinen Eltern aus der DDR nach Köln flüchtete. Immer wieder beschäftigte er sich in seinen Stücken mit historischen Themen und erzählte von dieser prägenden Erfahrung, die er als Kind gemacht hat, vom Krieg und von der Flucht. Das hat was mit der Heimat zu tun, mit der verlorenen Heimat eigentlich. Dass man sich natürlich auch an die Kindheit erinnert und im Zusammenhang eben mit der verlorenen Heimat, dann habe ich ein ganz, ganz starkes Erinnerungsgefühl, zum Beispiel an das Jahr 44, das von der Wettersituation ich sogar erinnere, nicht? An blauen Himmel und weiße Wolken und blühende Blumen im Frühling. Und dann erinnere ich mich sehr stark an den Einmarsch der Amerikaner, diese ganz anderen Soldaten in grünen Uniformen mit ganz anderen Gesichtern. Ich habe das nie in meinem Leben vergessen. Ich habe auch so ganz, so bis in die Nuancen hinein, bis in die Gerüche zum Teil. Und natürlich, Mensch, wir sind in eine Zeit hineingeboren worden, da kam man da nicht drum herum, finde ich, nicht? Über Edgar Reitz kam die Zusammenarbeit mit dem Verlag der Autoren in Frankfurt zustande. Wir haben ihn ja tatsächlich erst mit Heimat vertreten. Es gab vorher schon Kontakt zu Reitz, er hat ja dann die Stunde Null mit Reitz gemacht. Und irgendwie kam er dann zu uns, ich weiß es nicht, wie es war, aber die Vertretung fing eigentlich erst mit Heimat an. Christiane Altenburg, Agentin und Lektorin beim Verlag der Autoren, begleitete Steinbachs Arbeit über 20 Jahre. Peter Steinbach hat nicht studiert. Bevor er anfing zu schreiben, war er als Seemann, Fotograf, Schauspieler, Taxifahrer, Reporter und Versicherungsvertreter tätig. Er reiste in jungen Jahren nach Syrien, in den Irak und die Türkei. Er hat ein hohes Misstrauen gegen alles Akademische gehabt, weil er eben selbst kein Akademiker war, sondern eigentlich ein Autodidakt und aus seiner Lebenserfahrung gearbeitet hat. Und wenn eben Leute dann akademisch versuchten zu erklären, wie das jetzt umgeschrieben werden müsse oder wie das geschrieben werden müsse, dann war er da nicht unbedingt bereit hinzuhören. Also als Redakteur vor allen Dingen, denke ich, als Produzent, auch als Hörspielmensch, musste man versuchen, sich auf ihn einzuschwingen, dass man mit ihm auf ein gemeinsames Ergebnis kam. Er hat einfach das gemacht, was er für richtig hielt. In dem Text »Ein Freibeuter auf dem Weg in die Weite des Meeres«, veröffentlicht in dem Sammelband »Jenseits von Hollywood«, erklärt er, wann er arbeitet. Von morgens 8 bis abends 6, mit einer Stunde Pause dazwischen. Ich komme ja aus kleinen Verhältnissen. Als ich mein erstes Drehbuch verkaufte und dachte, ich könne davon leben, habe ich immer morgens aus dem Fenster geschaut, da gingen die Leute zur Arbeit und ich konnte liegen bleiben. Da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich mir gedacht habe, ich bin ein Arbeiter. Also ich sage Ihnen, so lächerlich das klingt, ich wollte ihm beim ganzen Leben schon Schriftsteller werden. Ich habe mal einen Roman gelesen oder einen Bericht von Hemingway aus dem Jahre 59. Da hat er beschrieben, wie er nach Spanien fuhr, in das Nachbürgerkriegsspanien, um sich die alten Kampfstätten anzusehen. Und da ist er durch die Städte gefahren, hat überall Banken gehabt, auf denen er Geld liegen. Habe ich mir gedacht, das ist ein tolles Leben, so das Leben eines Schriftstellers. Das waren so die allerersten Anfänge. Da habe ich aber doch angefangen zu schreiben, schon in den 60er Jahren. Ich habe mal eine Kurzgeschichte geschrieben für die Schleswiger Nachrichten. Dann war ich mal Reporter bei der Kieler Volkszeitung. Also zur Prosa hat das bei mir irgendwie nicht gereicht. Und dann habe ich Drehbücher gelesen, gedruckte Drehbücher. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du einfach ein Drehbuch. Und habe ein Drehbuch geschrieben, nämlich die Stunde Null. Und habe das also von Pontius zu Pilatus geschickt. Und dann plötzlich hat einer tatsächlich angebissen und das wurde gemacht. Und von dem Moment an, ich will nicht sagen gleich, aber so im Laufe der Zeit hatte ich also sehr wenig Schwierigkeiten. Er hat keinen akademischen Zugang zu Leuten, sondern er sagt, also wie würden die jetzt reden in dieser Situation? Was sind das für Leute? Und deshalb sind auch diese Filme, also Heimat, so genial, weil es eben Steinbachs Kunst war, sich die Leute lebendig zu machen und die Leute lebendig reden zu lassen. Und Reizkunst war, da wieder seinen eigenen Film draus zu machen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das machen natürlich diese Lebenserfahrungen. Also, dass er einfach so viele Berufe hatte, so viel gereist ist, so viel kannte und auch wenig darüber tatsächlich gesprochen hat, ne, was er erlebt hatte. Aber es ist alles eingeflossen in seine Texte. Peter Steinbach schrieb über 40 Hörspiele, Theaterstücke und Kinderbücher und machte sich vor allem als Drehbuchautor für Kino- und Fernsehfilme einen Namen. Er schrieb unter anderem das Drehbuch zu Josef Vilsmaiers Herbstmilch, zu den Klemperer-Tagebüchern, zu Jahrestage von Uwe Jonsson, Liebesau, die andere Heimat und Goebbels und Geduldig, einer Verwechslungskomödie mit Ulrich Mühe in der Hauptrolle. Ende der 80er lernte Peter Steinbach den 7 Jahre jüngeren Autoren Christoph Busch kennen. Es war der Beginn einer erfolgreichen Arbeitsbeziehung und einer intensiven Freundschaft. Ich hatte eine Idee, eine Geschichte über eine Kinofamilie im Münsterland zu machen, hatte das ganz gründlich recherchiert und bin zum WDR, zu Herrn von Mengershausen, und wollte alles selber machen, wollte das Drehbuch machen, wollte die Regie machen, sollte ein Mehrteiler werden. Und eigentlich habe ich die Bekanntschaft dem Herrn von Mengershausen zu verdanken, der dann sagte, da wäre Peter Steinbach der Richtige für mich. Joachim von Mengershausen war jahrzehntelang als WDR-Redakteur, Produzent und Dramaturg tätig. Er war ein Ermöglicher. Seine Arbeit ist eng mit dem neuen deutschen Film und dem deutschen Autorenfilm verbunden. Mit Namen wie Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Rosa von Braunheim, Edgar Reitz. Als Christoph Busch die Zusammenarbeit mit Peter Steinbach aufnahm, hatte dieser bereits seinen Wohnsitz nach Dänemark verlegt. Peter hat gesagt, wir probieren das mal. Er hat ein kleines Haus auf Langeland und über den Hügel weg gab es ein anderes kleines Haus, das konnte ich mieten von einem benachbarten Bauern. Da bin ich dann eingezogen und in der Mitte dazwischen haben wir einen zum Partykeller umgebauten Schweinestall gemietet, einen Riesentisch aufgebaut. Ich hatte Zeitungen mit Originalmaterial. Peter hatte seine IBM-Kugelkopfmaschine und er hat an dem einen Ende des langen Tisches gesessen, ich an dem anderen Ende mit meinem Laptop. Und dann haben wir uns langsam wirklich aufeinander zugearbeitet. Am Anfang waren wir ganz weit auseinander und sind dann immer näher gerückt. Und zum Schluss musste Peter seine Sachen nicht mal mehr direkt erstmal in die IBM tippen, sondern ich durfte das direkt in den Computer tippen, wenn wir das besprochen hatten und so weiter. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war dann so ein ganz langer Prozess aus dieser Kinogeschichte, die tatsächlich erstmal ein 9-Teiler oder sowas werden sollte, ist dann ein 3-Teiler geworden, ein 2-Teiler und gar nichts, was Film angeht. Und später dann das Hörspiel, mein wunderbares Schattenspiel. Einer nach dem anderen. Sophie, Albert, Hermann, eine Schlange bilden. Der Herr Buller weiß doch gar nicht, wen er zuerst bedienen soll. Herr im Himmel, wäre ich doch bloß Kinobesitzer geworden. Haben Sie den gehört? Kaplan Tollkötter wäre lieber Kinobesitzer geworden. Dann hätte es ja nur fromme Filme gegeben, wie Der verlorene Sohn. Gott sei Dank gehörte das alles meiner Mutter. Der Saal und die Gaststätte Witwe Buller, direkt bei der Kirche. Und mit dem Projektor reiste der alte Bergwein. Jedenfalls noch. Und ich, Bernhard Buller, Kino fängt mit K an und klein auch. Und ich bin so klein gewesen, das war genau 1924, kleiner geht's gar nicht. Der WDR produzierte die erste Zusammenarbeit von Peter Steinbach und Christoph Busch 1995 als sechsteiliges Hörspiel. Kino ist das wahre Leben. Dieser Satz taucht nicht nur in diesem Kino-Hörspiel immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob Peter auf den Gedanken gekommen ist oder ich, aber Kino ist das halbe Leben, ist das wahre Leben. Das wahre Leben heißt es. Wir haben dann so eine Philosophie irgendwie drüber gebaut, was irgendwie Wirklichkeit bedeutet, was ist Realität und was nicht. Aber das war eigentlich, ja, es war auch unser Spaß eigentlich, dass man im Kino machen kann, was man will. Oder eben im Hörspiel. Alles, was im Kino passiert, die erste Liebe oder was weiß ich auch immer. Das Kino ist ja ein Rahmen für viele, weil es schön dunkel da, also es kann viel passieren. Das ist, ja, also und dann auch eben, gerade bei dem wunderbaren Schattenspiel, wie die Politik versucht, Einfluss zu nehmen auf das Kino. Heute kümmert man sich nicht mehr so ums Kino, sondern ums Fernsehen, was die Politik angeht. Aber das ist natürlich auch spannend und das haben wir in diesem wunderbaren Schattenspiel auch gut reingekriegt. Es ist keine Kinogeschichte. Das Kino in dieser Geschichte ist eine ganz wichtige Person in der Familie und hat Einfluss auf die Kinder, auf die Frau, auf den Vater und wie die anderen Leute sie sehen und was sie erwarten. Aber das Kino ist eigentlich eine Person in dieser Familiengeschichte. Das nächste Großprojekt, das die beiden zusammen unternahmen, war das Drehbuch zu dem Fernsehfilm Jahrestage von Uwe Jonsson in der Regie von Margarete von Trotta. In Jenseits von Hollywood, sagt Steinbach, bei Jonsson hatte ich großen Respekt vor dieser Literatur. In deinem ganzen Leben, Steinbach, wirst du so etwas nicht fertigbringen. Das würde ich gerne können. Und nun gehe ich dran und mache daraus Fernsehen und Film. Das war meine erste Reaktion. Dann dachte ich, na, etwas mehr Selbstbewusstsein. Fernsehen ist etwas anderes. Aber es hat auch seinen Stellenwert in der Kunst. Also mach mit deiner Kunst aus dem Jonsson etwas, was die Leute sehen wollen. Die Jahrestage waren dann natürlich eine Riesenherausforderung. Einfach diese dicke Schinken, den auseinanderzunehmen, auch zu überlegen, was ist eigentlich die Hauptachse, was ist die Linie, was müssen wir erzählen, damit wir Jonsson nicht Unrecht tun und gleichzeitig nichts von den vielen schönen Details, der es wimmelt ja von schönen Details, nichts verlieren. Und wozu könnte das passen? Und ich habe das später immer verglichen mit, ich habe das alles auseinandergeschraubt und die Schräumchen schön in Schachteln gemacht. Und dann hatte ich das Gefühl, wir können jetzt an die Arbeit gehen, ohne dass wir eine wunderschöne Stelle, die zu einem Thema passen würde, übersehen. Und ja. Peter Steinbach schrieb seine Stücke bis zuletzt auf einer IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine. Warum die Schreibmaschine so wichtig ist für seine schriftstellerische Tätigkeit, erklärt er in Jenseits von Hollywood. Man ist an der Schreibmaschine näher an dem, was man macht. Man sieht es, man hat die Seiten vor sich, man kann sie nebeneinander legen. Das ist wichtig, gerade wenn man filmisch denkt. Hinzu kommt, dass die Leute, die mit dem Computer arbeiten, nicht gefeit dagegen sind, immer zu sagen, ach, ich kann das noch ein bisschen raffinierter machen. All das bringt dich weg von der Geschichte. Durch die Schreibmaschine fließt die Geschichte dagegen ganz unkompliziert auf das weiße Papier. Die Idee des Momentes wird sofort sichtbar in Buchstaben. Peter Steinbach liebte amerikanische Autos und gutes Essen. Er war ein Familienmensch, hatte Humor und war ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Er konnte sich für seine eigenen Geschichten begeistern. Habe ich ihm diese Geschichte schon mal erzählt? Wäre das nicht ein gutes Hörspiel? Und er hat dann angefangen zu schildern und ich habe dann gesagt, ja, aber das haben Sie doch schon mal geschrieben. Aber er hatte so sehr viele Hörspiele geschrieben und sehr viele Drehbücher und ihn haben halt immer historische Themen interessiert und die Menschen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielten. Und dafür hat er sehr viel Gefühl, Mitgefühl, die Fähigkeit, das zu schildern. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also er war ein sehr ungewöhnlicher Mensch. Peter Steinbach hat sehr viele Seiten gehabt und er hat sie nicht immer alle gleichzeitig allen gezeigt. Also das waren seine Kriegs- und seine Fluchterfahrungen. Er musste versuchen, auch ein bisschen zu taktieren. Das war, glaube ich, seine Lebensdevise. Über Jahre haben wir ja zusammengearbeitet. Und im Anfang habe ich immer gedacht, wenn er gesagt hat, ja, ich bin aus Deutschland auch nach Dänemark gezogen, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe. Er fühlte sich einfach nicht wohl mit den ganzen Nazis hier. So. Und darum bin ich nach Dänemark gezogen, habe ich gedacht, na ja, gut, okay, kann man ja sagen. Und dann bin ich das erste Mal zusammen mit ihm im Auto über die Grenze von Deutschland nach Dänemark gefahren und habe gemerkt, wie es ihm besser ging. Und da war wirklich was dran, dass diese Zeit, wo er als kleiner Junge dann auch von seiner Mutter getrennt war, dass das immer noch in ihm drinsteckte. Also für mich zum Beispiel bezeichnend war, und das habe ich erst nicht verstanden, er hatte immer Dollar in der Tasche, ein Bündel, 2 Fässer Diesel in der Garage und seinen Pass dabei, sodass er jederzeit sich hätte absetzen können. Mit über 70 brachte er 2012 seinen ersten Roman heraus. Heute für Geld und morgen umsonst. Darin erzählt er die Geschichte seiner Kindheit aus der Perspektive des 10-jährigen Oswald. Die im Buch beschriebenen Szenen der Gewalt und menschlicher Kälte sind schwer zu ertragen. Voller Liebe schaute er 1993 im Kinderbuch »Der kleine Großvater« auf die Menschen und die Natur. Großvater spielt an einem Fingerhut und schrumpft auf die Größe eines Insekts und kann die Welt nun aus dieser Perspektive erleben. Im Großvaterbuch heißt es, er sitzt nicht mehr im Gras. Er sitzt zwischen den Halmen und die haben scharfe Kanten und reiben sich laut aneinander im Wind. Als er aufsteht und über den Rand des Rebhuhnnestes schauen will, kann er auf einem Grashalm balancieren, sich an einem anderen dabei festhalten, kann darauf wippen, um besser ins Nest hineinzuschauen. Das ist aufregend und eine Sensation, auch wenn man dabei Angst hat. Er hat so lebenslange Themen gehabt und eins davon war Fabre. Es gibt ja so ein kleines Museum in der Provence. Da hat er mir schon lange vorher erzählt und das Fabre-Hörspiel, dafür musste er mit Stefanie Hoster zusammenkommen, dass das dann Gestalt annahm. Aber das war jemand, der ihn immer begeistert hat und von dem er immer erzählt hat. Und deshalb war dieses kleine Großvaterbuch, glaube ich, so eine frühe Aneignung des Fabre-Stoffes in Prosa ja damals. Und er hoffte eine Zeit lang, dass man auch dieses kleine Großvaterbuch verfilmen könnte. Das hat aber nicht geklappt, also das war zu schwierig. Stefanie Hoster, Hörspielredakteurin von Deutschlandfunk Kultur, produzierte 2002 Peter Steinbachs Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre als Hörspiel in 12 Teilen. Ein Hörspiel über die Welt der Insekten und des Naturwissenschaftlers, Insektenforschers und Autoren Jean-Henri Fabre. In der Hauptrolle ist Matthias Habich zu hören, Regie führte Marguerite Gâteau. Ah, mein Junge, die Natur. Und du? Du willst alles von ihr wissen. So geht die Welt, Jean. Finde dich nie mit dem Unwissen ab. Du bist der Mensch und nur der Mensch hat das Bedürfnis nach Wissen. Du zweifelst. Das Tier zweifelt nicht. Es ist die beste Fähigkeit des Menschen zu zweifeln und wissen zu wollen. Aber wir haben uns das alles geträumt. Na und? Wir wollten prüfen, weiter nichts. Weißt du, was die Leute über dich sagen? Ich kann es mir denken. Ein einsamer Mann, ein wenig verrückt, läuft über die Felder, murmelt vor sich hin, schreibt alles auf, was ihm dabei einfällt. Sie sagen, wie kann sich ein so ernsthafter Geist so unwichtige Gedanken machen? Lass sie reden über Geld und Einfluss. Wer diese wunderbare Natur erforscht, ist weder einsam noch wirr. Läuft ein Käfer über meinen Tisch, bin ich schon nicht mehr allein. Ich weiß seinen Namen und begrüße ihn mit meiner Lupe. Da sehe ich, wie er mich anschaut. Vielleicht sieht er mich und denkt, was für ein riesiges Ungeheuer. Es hat ein einziges Auge. Jetzt! Jerome, da! Da, sie drängen nach oben. Gib mir deine Hand, Onkel Fabre. Ist das nicht ein Glück?